Hey, du! Wer, ich? Meinst du mich? Genau. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Steck das Land, ein Mann, schmier ein Kreuz an, niemand und ganz aus Holland. Verbreit den Hass und Gewalt, sie alles in den Schmutz. Ein Judenfriedung wurde wieder mal gespielt und Kalinskis Grab ist explodiert. Obwohl man es wieder auf Tag und Nacht bewacht, da fragt man sich, wer das wohl macht. Ich weiß schon vorher, wo und was passiert. Ich habe selber alles arrangiert. Wenn das gelandet, Heime brennen, kann ich sofort die Täter nennen. Ich hab sie selber angeworben und schon jahrelang verdorben. Doch ihre Gruppe war so lang durchsetzt. Ich hab sie selber aufgehetzt. Der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeig auf Land, ein Mann, schmier ein Kreuz an, niemand und ganz aus Holland. Ich bin der V-Mann, der Mann, der alles kann. Zeig auf Land, ein Mann, schmier ein Kreuz an, niemand und ganz aus Holland. Nationale Bürger ziehen in den Schmutz. Für den Verfassungsschutz. Nationale Bürger ziehen ins Schmutz.